wollt ich erben, umgebracht von aus der Land. Ist es fair, dass alle Straftäter in unser Land einwandern? Ist es fair, dass man nichts Böses will und überhaupt nichts tut? Wieso spucken unschuldige Deutsche dann Abzug? Wenn ein Ali sich auf Deutsche stützt und einiger sich an deutsche Frauen vergeht. Und ich weiß, dass ich recht bin. Und ich weiß, dass ich gerecht bin. Und ich weiß, dass es nicht schlecht ist. Und ich weiß, wie es ist. Und ich weiß, dass ich recht bin. Und ich weiß, dass ich berecht bin. Und ich weiß, dass es nicht schlecht ist. Weil ich weiß, wofür es ist. Kreuzberg, Neukölln und Berlin, den deutschen Armen in Berlin. Doch blick darauf, nur tote Seelen, die das deutsche Leben fehlen. Wenn es fair ist, dass ihr mich verfolgt, dann ist es doch nur fair, wenn ich euch auf die Fresse hab. Und ich weiß, dass ich recht bin. Und ich weiß, dass ich mir recht bin. Und ich weiß, dass es nicht schlecht ist. Weil ich weiß, wofür es ist. Und ich weiß, dass ich recht bin. Und ich weiß, dass ich mir recht bin. Und ich weiß, dass es nicht schlecht ist. Weil ich weiß, wofür es ist. Und ich weiß, dass ich im Recht bin. Und ich weiß, dass es nicht schlecht ist. Weil ich weiß, wofür es ist. Und ich weiß, dass ich recht bin. Und ich weiß, dass ich im Recht bin. Und ich weiß, dass es nicht schlecht ist. Weil ich weiß, wofür es ist. Ja, das nächste Jahr ist Heimat. Und ist über unsere Stadt.